Ich wandre in der Dunkelheit. Seit einer halben Ewigkeit. Deshalb wird es langsam Zeit. Auch wenn ich denk, ich sei dazu noch nicht bereit. Meine Hülle schon lange nicht mehr, so wie sie mal war. Irgendwann kann im Innern tief getrübt seit ne Ewigkeit nicht mehr klar. Deshalb wird es, ja, es wird höchste Zeit. Auch wenn ich denk, ich sei dazu noch lange nicht bereit. Ich gehe meine Straße entlang. Ich muss weg von dir.